Als aber der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südlande wohnte, vernahm, dass die Israeliten auf dem Wege von Atarim heranzögen, führte er Krieg mit den Israeliten und nahm einige von ihnen gefangen. Da legten die Israeliten Jahwe ein Gelübde ab des Inhalts: Wenn du diese Leute in unsere Hand fallen lässest, wollen wir ihre Städte dem Banne preisgeben. Da erhörte Jahwe die Bitte der Israeliten und ließ die Kanaaniter in ihre Hand fallen, da gaben sie sie und ihre Städte dem Banne preis, die Städte aber hieß fortan Horma. Da zogen sie vom Berge Hor weiter auf der Straße zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Unterwegs aber wurde das Volk missmutig. Und das Volk führte freche Reden wider Gott und wider Mose: Habt ihr uns dazu aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Steppe umkommen? Es gibt ja weder Brot noch Wasser, und die elende Nahrung widert uns an. Da entsandte Jahwe wieder das Volk die Brandschlangen, die bissen die Leute, so dass viele Leute von den Israeliten starben. Da kamen die Leute zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, indem wir wider Jahwe und wider dich redeten, lege doch Fürbitte bei Jahwe ein, dass er uns von den Schlangen befreie. Da legte Mose Fürbitte für das Volk ein. Jahwe aber befahl Mose: Fertige eine Brandschlange an und befestige sie an einer Stange, wenn dann jemand gebissen wird und sie anschaut, so wird er am Leben bleiben. Da verfertigte Mose eine Erneschlange und befestigte sie an einer Stange, wenn dann die Schlangen jemanden bissen, und er die Erne Schlange anschaute, blieb er am Leben. Hierauf zogen die Israeliten weiter und lagerten sich in Obot. Dann zogen sie von Obot weiter und lagerten sich in Iyehabarim, in der Steppe, welche östlich vor Mob liegt. Von dort zogen sie weiter und lagerten sich im Bachtel des Saret. Von dort zogen sie weiter und lagerten sich jenseits des Anon, der in der Steppe fließt, der im Gebiete der Amoriter entspringt, denn der Anon bildet die Grenze Moabs zwischen den Moabitern und den Amoritern. Daher heißt es im Buche der Kriege Jahwes: Waheb in Sufa und die Bachtäler, den Anon und den Abhang der Bachtäler, der sich bis zur Lage von A erstreckt und sich an die Grenze Moabs lehnt. Und von dort nach Bier, das ist der Brunnen, den Jahwe meinte, als er Mose befahl: Versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser gebe. Damals sangen die Israeliten folgendes Lied: Quelle auf, o Brunnen! Singt ihm zu! Brunnen, den Fürsten gruben, den die Edelsten des Volkes bohrten mit dem Zepter, mit ihren Stäben. Und aus der Steppe nach Matana, von Matana nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamot, von Bamot nach dem Tale, das im Gefilde der Moabiter liegt, zum Gipfel des Pisga, der auf die Wüste herabschaut. Israel aber sandte Boten an Sihon, den König der Amoriter, und ließ ihm sagen: Lass mich durch dein Land ziehen, wir wollen weder auf einen Acker noch auf einen Weinberg abbiegen, noch Wasser aus den Brunnen trinken, sondern auf der Heerstraße ziehen, bis wir dein Gebiet durchzogen haben. Sihon aber gestattete den Israeliten den Durchzug durch sein Gebiet nicht, vielmehr zog Sihon alle seine Mannschaften zusammen und rückte aus den Israeliten entgegen in die Steppe, und als er bis Jahaz gelangt war, lieferte er den Israeliten eine Schlacht. Die Israeliten aber besiegten ihn in blutigem Kampf und eroberten sein Land vom Anon bis an den Jabok, bis zum Gebiete der Ammoniter, denn die Grenze der Ammoniter war fest. Und die Israeliten nahmen alle Städte, die dort lagen, ein, und die Israeliten setzten sich fest in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und allen dazugehörigen Ortschaften. Denn Hesbon war die Stadt des Amoriterkönigs Sihon, dieser hatte nämlich mit dem früheren Könige der Moabiter Krieg geführt und ihm sein ganzes Land bis an den Anon entrissen. Daher singen die Spruchdichter: Kommt nach Hesbon! Aufgebaut und befestigt werde die Stadt Sihons. Ja, ein Feuer ging aus von Hesbon, eine Flamme von der Stadt Sihons, die verzehrte Amob, die Bewohner der Anhöhen des Anon. Weh, dir, Mob! Du bist verloren, Volk des Kamos! Er ließ seine Söhne Flüchtlinge werden, seine Töchter Gefangene Sihons, des Königs der Amoriter. Wir beschossen sie, verloren war Hesbon bis Dibon, wir verwüsteten bis Nofa, mit Feuer bis Medeba. Und die Israeliten setzten sich im Lande der Amoriter fest. Sodann schickte Mose Kundschafter gegen Jeser hin, und sie nahmen es nebst den dazugehörigen Dörfern ein. So vertrieb er die Amoriter, die da selbst wohnten. Hierauf wandten sie um und zogen in der Richtung nach Basan. Da rückte Og, der König von Basan, mit seiner ganzen Mannschaft ihnen entgegen, um ihnen bei Edrei eine Schlacht zu liefern. Jahwe aber sprach zu Mose, habe keine Angst vor ihm, denn ich gebe ihn nebst seinem ganzen Volk und seinem Land in deine Hand, und du magst mit ihm verfahren, wie du mit dem Amoriterkönige Sihon, der in Hesbon wohnte, verfahren bist. Da schlugen sie ihn nebst seinen Söhnen und seiner ganzen Mannschaft, so dass sie ihm keinen übrig ließen, der hätte fliehen können, und sie nahmen sein Land in Besitz.